eigenen Style, schwimme über 1000 Meilen, für meine Ziele erreichen will, viele begeistern will, viele bereichern will, dass du das hier hörst, denn es war auch nicht so einfach, chill, mach dir ein Bier und lass dich schreien von dem Wind, lass dich schreien von der Melo, lass dich schreien von dem Sinn, lasse dich einfach treiben, ja treiben von diesem Glanz, du treibst in Esoterik und du merkst schon diese Drums, hey, sie haben Farben, sie verkehrt damit was sagen, Kopf verstehe den Zusammenhang und du musst dich hinterfragen, spiel mit Zeilen und den Reim, Mann, ich muss es wieder schreiben, um mein Schädel von den Sorgen und den Schmerzen zu befreien, das was hier als kurz bezeichnet, seh ich nur wie uns in Scheitern, völlig überflüssig wie in einem Sturmfilm zu leiern, und ich lasse mich jetzt feiern, spuck, 1, 2, 3, 4, 2, 1, schwimm, einfach 1000 Meilen, um Ziele zu erreichen. Meine wahre Stärke, Wert, Mittel, klare Werte, Rap ist eine Kunst, so kommt immer noch vom warmen Herzen. Und so bleibt es, denn ich schreib es immer wieder auf in der Hoffnung, ihr peilt es. Rap Gigant oder einfach nur ein Loop, you know what they say, the motherfucking shit is true. Und so, smooth, komm, spüre diesen Vibe, komm, spüre diesen Hype, geprägt von Hass und Leid. Komm, öffne deine Augen, versuch Zeichen zu erkennen, denn Hip-Hop ist Community, nicht Leben in einer Gang. Nicht jeden Fucker bang, nicht jeden Fucker killen, sondern sich einfach mal hinzusetzen und ne Runde chillen. Du bist gefangen in einem Ball, aus dem du nicht entfliehen kannst. Spüre rhythmische Gesänge im Einklang mit diesen Drums. Im Einklang mit diesen Drums musst du zeigen, was du kannst. Hast du Erfahrung in dem Ganzen oder einfach nur die Angst? Gesammelt auf den ganzen Weg hierher, steinig und schwer, nein, er war irgendwie legendär, doch ich konnte daraus schöpfen, hab mich weiterhin gesteigert und jetzt bin ich Level 100, für euch einfach unerreichbar, bin nicht der Beste, doch wer kann das von sich sagen, machst du sie einfach schlecht, fangen sie dich an zu schlagen und ich scheiß auf Kindergarten und auf euren ganzen Müll, denn ich bring dope Lines und will damit Zeilen füllen und ich renn diese Straße entlang, muss mich trennen, dass ich Neues empfange, ich sage danke für die Tage, sage danke für die Zeit, hey, nun werd ich hätte ich glücklich und kann innen mit mir sein. Worum geht es im Rap? Als ob du Bengel das schon weißt, lasse dein Part-Time brechen, so wie aufgefrorene Mais. Bitte lass doch deinen Scheiß, du musst uns alle nicht mehr nerven, denn dein Hund ist aus Holz, so wie das Material bei Serben.